Und es werden ihnen die bösen Taten, die sie vollbracht haben, klar. Und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten.